Abschnitt 7 aus Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe von Daniel Defoe, übersetzt von Karl Altmüller. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechste Passage. Den 4. Juli. Am Morgen nahm ich die Bibel und fing an, aufmerksam im Neuen Testamente zu lesen. Ich machte mir zur Vorschrift, von jetzt an jeden Abend und Morgen eine Weile darin zu lesen, ohne mich jedoch dabei an eine bestimmte Kapitelzahl zu binden, sondern nur so lange, als meine Gedanken dabei haften würden. Nicht lange, nachdem ich diese Tätigkeit begonnen, fühlte ich eine tiefe und aufrichtige Betrübnis über die Verworfenheit meines vergangenen Lebens. Mein Traum wurde wieder in mir lebendig und die Worte »Alles dieses hat dich nicht zur Buße geführt«, traten mir vor die Seele. Ich hatte Gott ernstlich angefleht, dass er mir Reue ins Herz gebe, als ich zufällig an demselben Tag auf die Schriftstelle stieß. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Ich legte das Buch fort und Herz und Hand in einer Art freudigen Entzückens zum Himmel erhebend, rief ich laut. Jesus, du Sohn Davids, Jesus, du erhöhter Fürst und Heiland, gib mir ein bußfertiges Herz. Das war das erste Mal im Leben, dass ich mit Wahrheit behaupten konnte, gebetet zu haben. Denn ich hatte aus dem tiefsten Gefühle meiner Lage und in einer Hoffnung zu Gott gerufen, die auf seine Verheißung gegründet war, und von jetzt an fasste ich auch den Glauben, dass Gott mich erhören würde. Ich verstand jetzt die früher erwähnten Worte, »Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten«, in einem anderen Sinn als damals, wo ich dabei nur an meine Erlösung aus der Gefangenschaft dachte. Denn wie groß auch die Insel war, auf der ich lebte, so war sie doch für mich ein Gefängnis im schlimmsten Sinne des Wortes. Nun aber, jene Stelle anders verstehend, suchte ich in Furcht und Schrecken über die Sünden meiner vorigen Tage nur Befreiung von dem Gewicht der Schuld, die auf meiner Seele lag. Mein einsames Leben bekümmerte mich nun nicht mehr. Ich bat nicht um und dachte nicht an Erlösung aus demselben. Es schien mir nichts im Vergleich zu jenem Elend. Und dies sei für alle meine Leser gesagt, dass, wenn sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, sie die Erlösung von der Sünde als einen viel größeren Segen empfinden werden als die Befreiung aus der Trübsal. Doch ich wende mich nun wieder zu meinem Tagebuch. Meine Lage war zwar jetzt so elend als früher, aber sie bedrückte meine Seele weit weniger. Meine Gedanken richteten sich durch Gebet und Lesen in der Schrift auf Dinge höherer Art. Ich fühlte einen Trost in mir, wie ich ihn vorher nie empfunden, und jetzt kehrte auch meine volle Kraft und Gesundheit zurück. Ich entschloss mich, mir alles, was ich bedurfte, durch Arbeit zu verschaffen und von nun an ein möglichst regelmäßiges Leben zu führen. Vom 4. bis 14. Juli verwendete ich meine Zeit zu neuen, ausgedehnteren Gängen mit meinem Gewehr. Es ist kaum zu glauben, wie sehr herunter und schwach ich mich anfangs dabei fühlte. Die Heilmittel, die ich gebraucht hatte, waren gewiss niemals vorher von jemandem gegen das Fieber angewendet worden, und ich kann das Experiment auch niemandem empfehlen. Denn wiewohl es mich von dem Fieber befreit hatte, war ich doch auch wieder dadurch sehr geschwächt worden und litt noch geraume Zeit hindurch infolgedessen an Nervenzucken und Zittern. Ich erkannte jetzt auch, dass es meiner Gesundheit sehr nachteilig sei, während der Regenzeit auszugehen, besonders wenn der Regen von Wind und Sturm begleitet war. Sodann bemerkte ich, dass der im September und Oktober fallende Regen bei stürmischem Wetter mir viel gefährlicher war als Sturm und Regen, wenn sie in der trockenen Zeit auftraten. Ich befand mich jetzt schon über 10 Monate auf meiner einsamen Insel. Eine Möglichkeit, aus meiner trostlosen Lage befreit zu werden, schien mir nicht mehr vorhanden, weil ich fest glaubte, es habe noch nie ein menschliches Wesen außer mir einen Fuß auf diese Erde gesetzt. Da ich jetzt meine Behausung hinlänglich gesichert zu haben meinte, spürte ich lebhaftes Verlangen, die Insel genauer kennenzulernen und zu untersuchen, was für mir noch unbekannte Erzeugnisse darauf zu finden seien. Ich begann diese Nachforschung am 15. Juli. Zunächst begab ich mich nach der kleinen Bucht, in die ich meine Flöße gesteuert hatte. Nachdem ich von dort aus den Fluss etwa 2 Meilen stromaufwärts verfolgt hatte, bemerkte ich, dass hier die Flut nicht weiter ging und dass die Bucht sich in einem kleinen reißenden Bach von sehr frischem und klarem Wasser fortsetzte. Da es aber gerade die trockene Jahreszeit war, fand sich an einigen Stellen fast gar kein Wasser oder es fehlte wenigstens eine sichtbare Strömung. An den Ufern des Baches traf ich auf liebliche grasreiche Wiesen und an den höher gelegenen Uferstellen, welche das Wasser vermutlich nie erreichte, grünten zahlreiche Tabaksblätter auf starken und hohen Stängeln. Auch andere, mir aber unbekannte Pflanzen, die vielleicht, ohne dass ich es wusste, besondere gute Eigenschaften besaßen, fanden sich dort. Ich suchte vor allem nach der Maniokpflanze, welche den Indianern in diesen Erdgegenden überall statt des Brotes dient, aber es war keine zu sehen. Dagegen bemerkte ich große Aloe-Stauden und etwas wildes, aus Mangel an Pflege verkümmertes Zuckerrohr. Für diesmal begnügte ich mich mit diesen Entdeckungen und kehrte heim, indem ich bei mir überlegte, auf welche Art es mir gelingen könnte, die etwaige Trefflichkeit einer oder der anderen Pflanzenfrucht zu entdecken. Mein Nachdenken war jedoch fruchtlos. Ich hatte mich während meines Aufenthalts in Brasilien zu wenig mit der Beobachtung der Pflanzenwelt abgegeben, um aus dieser jetzt irgendwelchen Nutzen ziehen zu können. Am nächsten Tag, den 16. Juli, schlug ich wieder denselben Weg ein. Etwas weiter als früher vorgedrungen, stieß ich auf das Ende des Baches und der Wiesen, und die Gegend fing an waldiger zu werden. Hier fand ich verschiedene Früchte, besonders eine Menge Melonen und Weintrauben. Die Reben rankten sich von Baum zu Baum, und die Beeren waren gerade in voller Reife. Diese überraschende Entdeckung erfreute mich sehr, doch warnte mich vor zu reichlichem Genuss die Erinnerung daran, dass während meines Aufenthalts an der Barbarenküste einige englische Sklaven infolge übermäßigen Weintraubenessens an der Ruhr und dem Fieber gestorben waren. Gleichwohl machte ich mir die Trauben vortrefflich zunutze. Ich hob sie nämlich in der Sonne getrocknet als Rosinen auf, die mir für die Zeit, wenn es keine Trauben mehr geben würde, als eine angenehme Speise dienen sollten. Da ich den ganzen Abend an jenem Platze verweilt hatte, konnte ich nicht mehr zu meiner Behausung zurückkehren. Zum ersten Mal schlief ich sozusagen außer dem Hause. Das heißt, ich erstieg wieder, wie in der ersten Nacht nach meiner Ankunft auf der Insel, einen Baum und ruhte dort vortrefflich. Am anderen Morgen setzte ich meinen Weg fort, und zwar nach meiner Berechnung etwa 4 Meilen das Tal entlang, das sich zwischen 2 Hügelreihen nordwärts erstreckte. Am Ende meiner Wanderung kam ich zu einer Lichtung, von der aus die Gegend sich westlich auszudehnen schien. Ein frischer Quell, der seitwärts von mir an einer Anhöhe entsprang, nahm seinen Weg nach Osten hin. Die Landschaft bot einen üppig blühenden, saftgrünen Anblick und erschien mir ein wohlgepflegter Garten. Ich stieg ein wenig an der Seite dieses lieblichen Tals herab und überblickte es mit einer Art wehmütiger Freude in dem Gedanken, dass dies alles mir gehöre, dass ich unbestreitbarer Herr und König dieses Landes sei und dass, wenn ich es in bewohnte Gegend versetzen könnte, es ein Erbe so groß, wie nur irgendein Lord in England es besitzen mag, repräsentieren würde. Ringsumher standen Kokosnussbäume in Menge, auch Orangen-, Limonen- und Zitronenbäume, aber alle wild und gegenwärtig nur mit wenigen Früchten behangen. Indes schmeckten die grünen Limonen, die ich brach, nicht nur vortrefflich, sondern später verschaffte mir der Saft, den ich mit Wasser mischte, auch ein sehr gesundes, kühles und labendes Getränke. Ich hatte nun alle Hände voll zu tun, um Früchte zu sammeln und heimzubringen, da ich beabsichtigte, mir einen Vorrat von Trauben, Limonen und Zitronen für die Regenzeit, die ich nahe wusste, zu sammeln. Zu diesem Zweck häufte ich eine große Menge von Trauben auf, sammelte eine kleinere an einem anderen Platze und einen guten Teil Limonen in einem dritten Haufen. Einige der Früchte nahm ich sogleich mit nach Hause, den Rest gedachte ich in einem Beutel oder Sack später zu holen. Nach 3-tägiger Entfernung zu meiner Wohnung zurückgelangt, fand ich, dass die Trauben, die ich bei mir trug, unterwegs verdorben waren. Ihre eigene Schwere hatte die Beeren zerdrückt, während die wenigen Limonen, die ich mitgenommen hatte, sich unversehrt erhalten hatten. Am nächsten Tage, den 19., ging ich mit 2 kleinen Säcken versehen aus, um meine Ernte zu holen. Aber wie erstaunte ich, als ich zu meinen aufgehäuften Trauben, die, während ich sie gepflückt hatte, so voll und schön gewesen waren, kam, sie zerstreut, zerrissen, zertreten und zum Teil verzehrt fand. Ich schloss daraus, dass das Unheil von wilden, mir unbekannten Tieren angerichtet sei. Da ich somit die Unmöglichkeit einsah, die Trauben hier aufgehäuft liegen zu lassen, und da ich sie auch nicht in meinen Säcken mitnehmen konnte, weil sie in jenem Fall gefressen, in diesem verdorben sein würden, verfiel ich auf ein anderes Auskunftsmittel. Nachdem ich nämlich eine große Menge Trauben gesammelt hatte, hing ich sie an Baumzweigen auf, um sie in Sicherheit von der Sonne trocknen zu lassen. Von den Zitronen und Limonen nahm ich dagegen so viel mit, als ich nur zu tragen vermochte. Auf dem Heimweg betrachtete ich mit großer Freude die Fruchtbarkeit des Tals und die Lieblichkeit der Gegend, die auch vor Stürmen geschützt und mit Wasser und Holz reichlich versehen war. Jetzt machte ich mir Vorwürfe, dass ich meine Behausung törichterweise an einer Stelle aufgeschlagen hatte, die in bei weitem der ungünstigsten Gegend der Insel gelegen sei, und begann ernstlich an eine Wohnungsveränderung zu denken und mich nach einem Obdach, das gleiche Sicherheit wie mein jetziges biete, in diesem reizenden, fruchtbaren Teil des Landes umzusehen. Dieser Gedanke ging mir sehr im Kopfe herum und reizte mich eine Weile außerordentlich. Bei näherer Betrachtung aber erwog ich, dass ich jetzt auf der Seeseite wohnte, wo mindestens die Möglichkeit vorhanden war, dass sich ein erwünschtes Unheil ereignen und ein gleiches Missgeschick wie das meinige auch andere Unglückliche dort ans Land geraten lassen könnte. Wie unwahrscheinlich das auch bedünken mochte, so hieß doch, mich in den Hügeln und Wäldern inmitten der Insel anzusiedeln, auf meine Erlösung geradezu Verzicht leisten. Und so kam ich denn auch zur Einsicht, dass ich deshalb auf keinen Fall meine Wohnung verändern dürfe. Da ich aber förmlich verliebt in jene Gegend war, brachte ich einen großen Teil meiner Zeit während des Restes des Monats Juli dort zu. Ich baute mir eine Art von kleiner Laube, die ich in einiger Entfernung mit einem starken Zaun, so hoch als ich mit den Armen reichen konnte, umgab. Dort schlief ich zuweilen mehrere Nächte hintereinander ganz ruhig, indem ich den Zaun wie den um meine alte Wohnung mit einer Leiter überkletterte. So konnte ich mir denn einbilden, jetzt ein Landhaus und ein Haus an der Küste zu besitzen. Jene Arbeiten nahmen mich bis zu Anfang des August in Anspruch. Kaum hatte ich die Einfriedigung vollendet und fing an, mich der Früchte meiner Arbeit zu erfreuen, als die Regenzeit mich fest in meiner zuerst gewählten Behausung einschloss. Denn wiewohl ich in der zweiten mir von einem Stück eines Segels gleichfalls ein Zelt errichtet hatte, fehlte mir dort doch der Schutz eines Hügels, um die Stürme abzuhalten, sowie auch eine Höhle, um darin bei ungewöhnlich starkem Regen Schutz zu suchen. Am 3. August schienen mir die aufgehängten Trauben hinlänglich trocken. Sie waren auch wirklich zu trefflichen Rosinen geworden. Ich fing an, sie von den Bäumen abzunehmen, und das war gut, denn der Regen würde sie außerdem bald verdorben und mich um den besten Teil meines Winterunterhalts gebracht haben. Nachdem ich nämlich über 200 große Trauben eingeheimst und in meine Höhle geschafft hatte, begann der Regen und dauerte vom 14. August bis zur Mitte des Oktober fort. Einige Male war er so heftig, dass ich mehrere Tage hindurch meine Höhle kein Mal verlassen konnte. Während dieser Zeit wurde ich durch einen Familienzuwachs sehr überrascht. Ich hatte eine Weile in Sorgen um eine meiner Katzen gelebt, die verschwunden gewesen war, so dass ich geglaubt hatte, sie sei umgekommen. Nachdem sie geraume Zeit nichts von sich hatte sehen und hören lassen, kam sie plötzlich gegen Ende des August mit drei Jungen heim. Dies befremdete mich sehr. Zwar hatte ich einmal eine wilde Katze geschossen, aber, wie mir schien, war dieselbe von der europäischen Art völlig verschieden gewesen, und ich hatte daher geglaubt, die hier einheimische Art würde sich mit jener nicht paaren. Die Kätzchen glichen aber ganz der Mutter, und da meine beiden Katzen Weibchen waren, fand ich das sehr seltsam. Durch diese drei Katzen wurde ich später so mit Katzen überschwemmt, dass ich sie wie Ungeziefer oder wilde Tiere töten und mit aller Anstrengung von meiner Wohnung verscheuchen musste. Vom 14. bis zum 26. August fortwährender Regen. Ich konnte nicht ausgehen und suchte mich nur möglichst vor der Nässe zu schützen. In dieser Eingeschlossenheit ging mir die Nahrung auf die Neige. Ich wagte mich daher zweimal hinaus, schoss den einen Tag eine Ziege und fand am anderen eine große Schildkröte, die mir einen wahren Leckerbissen bot. Meine Mahlzeiten hatte ich jetzt folgendermaßen geregelt. Zum Frühstück genoss ich einige Rosinen, als Mittagessen ein Stück gedörrtes Ziegenfleisch oder etwas geröstete Schildkröte, denn um zu kochen mangelte mir zu meinem großen Bedauern ein taugliches Gefäß. Mein Abendessen bestand regelmäßig aus einigen Schildkröteneiern. Während jener durch den Regen bewirkten Gefangenschaft arbeitete ich täglich mehrere Stunden daran, meine Höhle zu erweitern. Ich gelangte dabei bis zur entgegengesetzten Außenseite des Hügels und legte mir auf dieser eine Tür an, durch die ich nun ein- und ausgehen konnte. Es war mir zwar nicht ganz wohl zumute bei dem Gedanken, so offen und frei dazuliegen. Früher war ich vollkommen abgeschlossen gewesen, während jetzt alles, was Lust hatte, zu mir gelangen konnte. Jedoch hatte ich bis dahin kein lebendes Wesen auf der Insel bemerkt, das ich zu fürchten brauchte, denn die größten Tiere, die ich bisher hier gesehen, waren die Ziegen gewesen. Den 30. September. Es war jetzt ein Jahr seit meiner Ankunft vergangen. Wenigstens fand ich beim Zusammenzählen der Einschnitte auf meinem Pfahl, dass ich bereits 365 Tage auf der Insel gelebt hatte. Ich fastete diesen Jahrestag über und verwendete ihn zu frommen Übungen. Ich warf mich nieder in aufrichtiger Demut, bekannte meine Sünden vor Gott, erkannte sie an als gerechtes Gericht über mich und flehte zu ihm, er möge um Jesu Christi willen mir gnädig sein. Nachdem ich 12 Stunden ohne die geringste Erfrischung geblieben war, verzehrte ich nach Sonnenuntergang ein Stück Zwieback und eine Traube mit getrockneten Beeren und legte mich dann zu Bett, nachdem ich den Tag mit einem Gebete, wie ich ihn begonnen, auch beschlossen hatte. Bisher war nicht ein einziger Sonntag von mir gefeiert worden, da ich anfangs aus Mangel an religiöser Stimmung unterlassen hatte, die Wochen zu bezeichnen und daher später die Tage nicht mehr zu unterscheiden vermochte. Nun aber teilte ich bei der Berechnung der Tage nachträglich das verflossene Jahr in Wochen und zeichnete den 7. Tag als Sonntag aus. Bald darauf nahm ich wahr, dass meine Tinte auf die Neige ging, und ich setzte mir daher vor, von nun an nur noch die bemerkenswertesten Ereignisse meines einsamen Lebens aufzuzeichnen. Jetzt, wo ich allmählich die Regelmäßigkeit im Eintreten der trockenen und nassen Jahreszeit erkannt hatte, war ich auch imstande, für jede die richtigen Vorkehrungen zu treffen. Wie ich jedoch all meine Erfahrungen teuer erkaufen musste, war es auch mit derjenigen der Fall, von welcher ich jetzt berichten will. Ja, sie war eine der entmutigsten unter allen. Wie erwähnt, hatte ich die wenigen so wunderbar aufgesprossenen Gersten und Reisehren aufbewahrt. Es waren, wenn ich nicht irre, 30 Reis und etwa 20 Gerstenhalme. Weil ich glaubte, es sei jetzt nach dem Regen, als die Sonne sich südlich von mir entfernte, Zeit, die Körner zu säen, grub ich, so gut es mit meinem hölzernen Spaten gehen wollte, ein Stück Land um und streute das Korn in 2 Abteilungen darauf. Wegen meiner nicht völligen Sicherheit darüber, ob es die geeignete Zeit sei, verbrauchte ich zunächst nur 2 Drittel des Korns und behielt etwa eine Handvoll von jeder Art zurück. Das gereichte mir später zu großem Trost, denn nicht ein einziges Korn ging auf, da die trockenen Monate folgten und die Erde des Regens entbehrte, auch kein Düngmittel das Wachstum unterstützte. Erst in der feuchten Jahreszeit entwickelte sich meine Aussaat, wie wenn sie erst kurz zuvor geschehen sei. Als ich mein Korn nicht wachsen sah, suchte ich eine feuchtere Stelle des Bodens auf, um einen weiteren Versuch zu machen. Ich grub ein Stück Landes in der Nähe meiner Laube um und säte den Rest meines Korns dort im Februar kurz vor dem Frühlingsäquinoctium aus. Da die regnerischen Monate März und April folgten, ging es denn dort auch üppig auf und gab reichlichen Ertrag. Weil ich aber nur wenig Korn gehabt hatte, betrug meine ganze Ernte auch nur eine halbe englische Metze von jeder Art. Doch war ich durch diese Erfahrung gewitzigt, kannte jetzt die zur Aussaat geeigneten Zeiten und wusste, dass ich jährlich 2-mal säen und ernten konnte. Während mein Korn wuchs, machte ich eine kleine Entdeckung, die mir später nützlich wurde. Sobald der Regen vorüber war und das Wetter sich aufheiterte, was gegen den November hin geschah, besuchte ich nämlich meine Laube nach monatelanger Abwesenheit einmal wieder. Ich fand alles dort, wie ich es verlassen. Die von mir angelegte Doppelhecke war nicht nur fest und unversehrt, sondern es waren auch die Pfähle, die ich von benachbarten Bäumen abgehauen hatte, ausgeschlagen und hatten hohe Zweige getrieben, wie es die Weidenbäume im ersten Jahre, nachdem sie geköpft sind, zu tun pflegen. Die Baumart, von der ich die Pfähle genommen, konnte ich nicht nennen. Ich war sehr angenehm überrascht, die jungen Stämme grünen zu sehen, beschnitt sie und suchte sie zu möglichst gleichmäßiger Höhe zu gestalten. Es ist kaum glaublich, wie schön sie binnen 3 Jahren heranwuchsen. Denn wiewohl der Kreis, den sie beschrieben, gegen 25 Ellen in Durchmesser hielt, bedeckten sie ihn doch vollständig und gewährten so viel Schatten, dass ich fast die ganze trockene Jahreszeit hindurch mich unter demselben aufzuhalten pflegte. Dies veranlasste mich, weitere Pfähle zu fällen und mir eine ähnliche Umfriedigung auch um meine erste Wohnung anzulegen. Ich schlug die Palisaden auf etwa 8 Ellen entfernt von der früher angelegten Entzäunung und in einer Doppelreihe ein. Sie wuchsen prächtig heran und gewährten meiner Wohnung nicht nur Schatten, sondern dienten, wie ich zu seiner Zeit erzählen werde, mir später auch zur Verteidigung. Ich beobachtete, dass das Jahr hier nicht wie in Europa in Sommer und Winter, sondern in regnerische und trockene Zeiten zerfiel. Das Verhältnis stellte sich so. Die Hälfte des Februar, der März und der halbe April gehörten zur Regenzeit, da dann die Sonne der Tag- und Nachtgleiche nahe war. Der halbe April, der Mai, Juni und Juli und der halbe August, wenn die Sonne nördlich vom Äquator stand, waren trocken. Die zweite Hälfte des August, der September und der halbe Oktober gehörten wieder zur Regenzeit. Dagegen zählte zur trockenen Periode der Rest des Oktober, der November, Dezember, Januar und die erste Hälfte des Februar, wenn die Sonne südlich vom Äquator stand. Zuweilen dauerte die Regenzeit länger oder kürzer, je nachdem der Wind wehte. Nachdem ich die üblen Wirkungen meiner Ausgänge in der nassen Periode erkannt hatte, trug ich Sorge dafür, mich stets mit den nötigen Vorräten zu versehen, um während der regnerischen Monate zu Hause bleiben zu können. Diese Zeit verwendete ich sehr zweckmäßig, um mich mit allerlei Dingen auszurüsten, deren Herstellung nur durch schwere und langwierige Arbeit zu bewirken war. So machte ich namentlich verschiedene Versuche, einen Korb zustande zu bringen. Alle Zweige aber, mit denen ich es probierte, waren unbrauchbar wegen ihrer großen Sprödigkeit. Jetzt gereichte es mir sehr zum Vorteil, dass ich als Knabe in meiner Vaterstadt oft mit großem Vergnügen dem Hantieren eines Korbmachers zugeschaut hatte. Ich war damals, wie Jungen pflegen, sehr dienstfertig gewesen, dem Korbflechter zu helfen und hatte mir daher vollkommene Kenntnis seiner Methode angeeignet, so dass mir jetzt nur das Material fehlte. Da fiel es mir ein, dass die Zweige des Baumes, von welchem ich meine Pfähle geholt, vielleicht so geschmeidig seien wie in England die Weidenruten. Daher begab ich mich sogleich am nächsten Tag zu meinem sogenannten Landhaus, schnitt einige dünnere Zweige ab und fand sie zu meinem Zweck so geeignet, als ich es nur wünschen konnte. Ich holte mir daher am folgenden Tage, mit dem Beil versehen, eine große Menge derselben, legte sie zum Trocknen innerhalb meiner Einfriedigung nieder und brachte sie, als sie brauchbar waren, in meine Höhle. Hier fertigte ich mir während der nächsten Regenzeit eine Menge von Körben, teils um Erde oder anderes darin zu tragen, teils um allerlei darin aufzubewahren. Meine Arbeit geriet zwar nicht sehr schön, aber ihre Resultate waren doch vollkommen zweckentsprechend. Später trug ich Sorge, immer einen Vorrat von Körben zu haben und fertigte mir, sobald die früheren abgenutzt waren, eine Anzahl neue. Dabei kam es mir besonders darauf an, die Körbe möglichst stark und tief zu machen, um darin, statt in Säcken, mein Korn aufbewahren zu können, wenn ich davon einmal einen großen Vorrat haben würde. Nachdem ich diese eine schwierige Aufgabe mit unendlichem Zeitaufwand glücklich gelöst hatte, dachte ich daran, mich mit 2 anderen nötigen Gegenständen, wenn möglich, zu versehen. Ich besaß nämlich kein Gefäß, um Flüssigkeiten darin aufzubewahren, außer 2 beinahe noch ganz mit Rum angefüllten Fässchen und einigen Glasflaschen, die teils die gewöhnliche Form hatten, teils viereckig waren. Zur Benutzung beim Kochen hatte ich nichts als einen aus dem Schiff geretteten großen Kessel, der zur Bereitung von Bouillon und zum Kochen kleiner Stückchen Fleisch zu umfangreich war. Das zweite, wonach ich ein großes Verlangen trug, war eine Tabakspfeife. Obschon mir anfangs die Verfertigung einer solchen ganz unmöglich schien, gelang es mir endlich doch, eine zu erfinden. Die Anlegung meiner Doppelreihe von Pfählen und die Korbmacherarbeit beschäftigten mich den ganzen Sommer, das heißt die ganze trockene Jahreszeit hindurch. Ich sprach schon von meiner großen Lust, die ganze Insel kennenzulernen und dass ich schon früher an dem Bache herauf bis an die Stelle, wo ich meine Laube angelegt und weiterhin, wo ich den Ausblick nach der See auf der anderen Seite der Insel hatte, gekommen war. Jetzt beschloss ich, einmal meinen Weg längs der Seeküste auf jener Seite hinzunehmen und machte mich dann auch mit meiner Flinte, einem Beil, meinem Hund und mit einer größeren Quantität von Pulver und Blei als gewöhnlich, sowie mit 2 Zwiebacken und einem großen Bündel Rosinen in meinem Beutel auf die Wanderung. Nachdem ich das Ende des Tals, in welchem sich meine Laube befand, passiert hatte, bekam ich bald das Meer in Sicht, Da es ein außerordentlich heller Tag war, entdeckte ich plötzlich in der Ferne Land, konnte aber nicht unterscheiden, ob es eine Insel oder Festland sei. Es lag hoch und streckte sich von Westen nach West-Südwesten in langer Ausdehnung hin. Nach meiner Berechnung musste es mindestens 15 bis 20 Meilen von meiner Insel entfernt sein. Es war mir unbekannt, was für ein Stück Erde das sein mochte. Nur so viel glaubte ich zu wissen, dass es zu Amerika gehöre und allen meinen Beobachtungen nach in der Nähe der spanischen Besitzungen liegen müsse. Vielleicht mochte es von Wilden bewohnt sein, und wenn ich dort ans Land geraten wäre, hätte ich mich wohl noch in schlimmerer Lage befunden als hier. Dieser Gedanke söhnte mich noch mehr aus mit der Fügung der Vorsehung, die, wie ich jetzt einzusehen begann, alles aufs Beste ordnet. Meine Seele wurde nun ruhiger, und ich quälte mich nicht mehr mit fruchtlosen Wünschen, anderswo zu leben. Übrigens sagte ich mir, dass, wenn jenes Land wirklich zur spanischen Küste gehöre, sich früher oder später sicherlich in der Nähe desselben ein Schiff zeigen werde. War das erstere aber nicht der Fall, so konnte jene Küste nur von den zwischen den spanischen Kolonien und Brasilien hausenden Wilden bewohnt sein, welche die schlimmsten von allen, nämlich Kannibalen oder Menschenfresser sind und alle menschlichen Geschöpfe, die in ihre Hände fallen, ermorden und verzehren. Unter solchen Gedanken schritt ich gemächlich weiter. Wie ich bemerkte, war die Inselseite, auf der ich mich jetzt befand, weit anmutiger als die meinige. Es gab hier blumengeschmückte Savannen oder Wiesen und schönes Gehölz fand sich in Menge. Ich erblickte eine große Anzahl von Papageien und es überkam mich stark die Lust, mir einen zu fangen, um ihn zu zähmen und sprechen zu lehren. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir auch, eines jungen Tieres dieser Vogelart habhaft zu werden, das ich mit einem Stock vom Baume schlug und, nachdem es sich erholt hatte, nach Hause trug. Es währte mehrere Jahre, bis dieser Papagei sprechen lernte. Endlich aber hatte er gelernt, mich ganz verständlich bei meinem Namen zu rufen. Ein Vorfall, der sich hieran knüpfte, soll, obwohl er an sich unbedeutend ist, später zum Ergötzen des Lesers mitgeteilt werden. Ich war sehr befriedigt von meiner Wanderung. In den Tälern hatte ich Hasen, wenigstens hielt ich einige mir begegnenden Tiere für solche und Füchse angetroffen. Doch unterschieden sie sich wesentlich von denen, die mir anderweits vorgekommen waren, und lieferten mir auch kein Nahrungsmittel, wiewohl ich einige davon erlegte. Übrigens litt ich auch in Bezug auf Viktualien jetzt keinen Mangel, denn ich war mit solchen von trefflicher Qualität versehen, und zwar besonders mit dreierlei Fleischarten, nämlich dem der Ziegen, Tauben und Schildkröten. Die Rosinen dazu gerechnet, hätte selbst der Mark von Leadenhall wenigstens für einen einzelnen Menschen keine besseren Tafelfreuden liefern können als diese. So hatte ich, wie traurig meine Lage auch sein mochte, doch Grund genug zur Dankbarkeit. Litt ich doch so wenig Mangel an Unterhalt, dass ich eher im Überfluss und zwar sogar an nahrhaften Leckerbissen lebte. Während meiner Entdeckungsreise machte ich nicht viel über 2 Meilen des Tags, dennoch kehrte ich stets durch viele Umwege, die ich einschlug, um Wahrnehmungen zu machen, müde genug zu dem Platze zurück, den ich ein und für allemal zu meinem Nachtlager bestimmt hatte. Ich schlief dort entweder auf einem Baum oder bildete mir eine Einfriedigung, indem ich rings um mich her Pfähle einsteckte oder solche von einem Baum zum anderen legte. So konnten wilde Tiere nicht in meine Nähe kommen, ohne dass ich aufwachte. Wieder an das Meeresufer gelangt, sah ich mit Erstaunen, dass ich auch in Bezug auf dieses mein Quartier auf der ungünstigsten Seite der Insel genommen hatte. Denn hier war der Strand von unzähligen Schildkröten bedeckt, während ich deren auf der anderen Seite binnen 1,5 Jahren nur 3 gefunden hatte. Auch eine große Menge von Vögeln gab es hier, von denen mir einige bisher noch nicht zu Gesicht gekommen waren. Manche darunter lieferten leckere Mahlzeiten. Dem Namen nach erkannte ich darunter nur die sogenannten Fettgänse. Wiewohl es eine Leichtigkeit gewesen wäre, von diesen so viel mir beliebte zu schießen, begnügte ich mich, da ich mit Pulver und Blei sehr haushälterisch umging, lieber damit mir eine Ziege zu erlegen, die mir längeren Unterhalt gewährte. Obgleich auch von diesen Tieren hier eine Menge, und zwar eine noch größere als auf meiner Inselseite vorhanden war, hielt es doch schwerer als dort, an sie heranzukommen, da sie wegen der Ebenheit und Flachheit der Gegend mich immer sehr bald bemerkten. Dieser ganze Teil des Eilandes behagte mir, wie gesagt, weit besser als der, in welchem ich mich niedergelassen hatte. aber dennoch fühlte ich nicht die geringste Lust, meine Wohnung zu verlassen, denn durch die Gewohnheit war diese mir lieb geworden, und es dünkte mich die ganze Zeit meiner Wanderung hindurch, als ob ich in der Fremde sei. Ich ging an der Küste ungefähr 12 Meilen ostwärts, pflanzte dort einen großen Pfahl zum Merkzeichen am Strande auf und beschloss dann heimzukehren. Meinen nächsten Ausflug gedachte ich, die andere Seite der Insel entlang zu machen und so in die Runde zu gehen, bis ich wieder an jenem Pfahl ankäme. Diesmal schlug ich einen anderen Rückweg an, in der Überzeugung, dass ich leicht den Überblick über die Insel behalten und nach meiner ersten Wohnung nicht fehlgehen könne. Ich hatte mich jedoch getäuscht, denn nach 2 bis 3 Meilen befand ich mich in einem großen, von waldbedeckten Hügeln umgrenzten Tale, so dass ich mich über den einzuschlagenden Weg nur durch die Beobachtung des Sonnenstandes zu orientieren vermochte. Um das Missgeschick zu steigern, wurde das Wetter während der 3 oder 4 Tage, die ich in diesem Tale zubrachte, neblig, so dass ich die Sonne nicht zu sehen bekam und so lange missmutig herumirrte, bis ich mich notgedrungenerweise wieder nach der Seeseite hinwendete, meinen Pfahl aufsuchte und dann auf demselben Wege, den ich auf dem Hinweg gekommen war, heimkehrte. Da das Wetter ungemein heiß war und ich an meiner Flinte, dem Schießbedarf und dem Beil schwer zu tragen hatte, legte ich den Weg nach Hause in nur kleinen Tagemärschen zurück. Auf meiner Heimwanderung fing mein Hund ein Ziegenlamm, das ich, herbeigeeilt, während es noch am Leben war, ihm entriss. Es wandelte mich große Lust an, es mit nach Hause zu nehmen, und da ich schon darüber nachgedacht hatte, ob es nicht gelingen könne, 1 oder 2 Lämmer zu fangen und mir so für die Zeit, wenn mein Pulver und Blei verbraucht sein würde, eine Zucht von zahmen Ziegen anzulegen. So machte ich denn dem kleinen Geschöpf ein Halsband und führte es an einer Leine, die ich mir aus etwas Taugarn, wovon ich beständig ein wenig bei mir trug, verfertigte, bis zu meiner Laube, wo ich es einschloss und zurückließ. Denn ich brannte vor Ungeduld, nach mehr als 1-monatlicher Abwesenheit wieder nach Hause zu kommen. Ich kann nicht beschreiben, mit welcher Freude ich meine alte Behausung begrüßte und mich in meine Hängematte schlafen legte. Die kleine Reise, auf der ich wie ein Nomade gelebt hatte, war mir so wenig angenehm gewesen, dass mein eigenes Haus, wie ich es nannte, mir jetzt als ein wohlgeordnetes Heimwesen erschien. Alles um mich mutete mich so traulich an, dass ich mir vornahm, mich, solange ich auf der Insel verweilen müsste, nicht wieder auf eine so weite Strecke zu entfernen. Eine Woche hindurch pflegte ich jetzt der Ruhe, um mich von den Anstrengungen meiner Wanderung zu erholen. Den größten Teil dieser Zeit nahm ich ein wichtiges Geschäft in Anspruch. Ich fertigte nämlich für mein Pappchen, das sich schon wie zu Hause bei mir fühlte und gar gut bekannt mit mir geworden war, einen Käfig an. Dann dachte ich an das arme Ziegenlamm, das ich in meiner kleinen Umfriedigung eingesperrt hatte, und ging es zu holen und ihm zu fressen zu geben. Zwar fand ich es noch am alten Ort, aber es war halb verhungert. Ich schnitt Zweige von Bäumen und Sträuchern ab, warf sie ihm vor, und nachdem es gefressen, wollte ich es wie früher anbinden, um es nach Hause zu leiten. Aber es war durch den Hunger so zahm geworden, dass es nicht nötig schien, es zu fessen, denn es folgte mir von freien Stücken wie ein Hund. Ich fütterte es dann regelmäßig, und das Tierchen wurde so anmutig, zutraulich und zahm, dass es nun auch zu meiner Familie gehörte und nicht wieder von mir weichen wollte. Jetzt war wiederum die Regenzeit der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche gekommen, und ich beging den 30. September in derselben feierlichen Weise wie früher als den Jahrestag meiner Landung. 2 Jahre waren seit dieser nun vergangen, und meine Aussicht auf Befreiung schien noch nicht größer als am ersten Tage. Ich verwendete den ganzen 30. September zu demütiger, dankbarer Erinnerung an die vielen wunderbaren Gnadenerweisungen, die mir in meiner Einsamkeit zuteil geworden waren und ohne die mein Elend unendlich viel größer gewesen sein würde. Aus tiefstem Herzen dankte ich Gott, dass er mir die Augen darüber geöffnet hatte, wie ich in dieser Einsamkeit sogar glücklicher als inmitten menschlicher Gesellschaft und unter allen Freuden der Welt sein könne, dass er mir die Entbehrungen meiner Lage und den Mangel an menschlichem Verkehr durch seine Gegenwart und durch seine gnädige Offenbarung reichlich ersetzt, mir Hilfe und Trost gewährt und mich ermutigt hatte, auf seine Vorsehung zu bauen und zu hoffen, dass er allezeit bei mir sein werde. Allmählich kam mir zum Bewusstsein, um wie viel glücklicher mein jetziges Leben trotz aller seiner betrübsamen Umstände sei, als das nichtswürdige verworfene Dasein, das ich in früheren Tagen geführt hatte. Meine Sorgen und Freuden gestalteten sich von Grund aus um, Sogar meine Wünsche änderten ihre Natur, meine Neigungen waren wie vertauscht, und ich fand jetzt mein Vergnügen in ganz anderen Dingen als denen, in welchen ich es nach meiner ersten Ankunft oder wenigstens noch vor 2 Jahren gesucht hatte. Sonst, wenn ich umhergewandert war, auf der Jagd oder um das Land kennenzulernen, hatte oft eine plötzliche Angst meine Seele überfallen und mir das Herz beklemmt. Der Gedanke an die Wälder, die Berge, die Einöde, die mich umgab, und wie ich eingeschlossen sei durch die ewigen Riegel und Schlösser des Ozeans in einer öden Wildnis, ohne Hoffnung auf Erlösung, hatte mich da oft niedergebeugt. Mitten in der ruhigsten Stimmung war es oft wie ein Sturmwind über mein Gemüt gekommen, und mit gerungenen Händen hatte ich oft wie ein Kind weinen müssen. Zuweilen hatte mich's mitten in der Arbeit überfallen, dann hatte ich mich sofort niedergesetzt und stundenlang seufzend auf die Erde geblickt. Und gerade dieser Zustand war der schlimmste, denn wenn mein Kummer sich in Tränen oder Worten Luft machen konnte, pflegte er sich bald zu mildern. Jetzt aber fing ich an, mich in anderen Stimmungen zu ergehen. Ich las täglich in Gottes Wort und wendete seine Tröstungen auf meine gegenwärtige Lage an. Eines Morgens, da ich sehr traurig war, fiel mir die Bibelstelle in die Augen: »Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen.« Sofort fiel mir auf, dass diese Worte wie für mich geschrieben seien. Weshalb wären sie auch sonst wohl gerade in dem Augenblick mir aufgestoßen, als ich mich über meine Lage grämte und klagte, dass ich ein von Gott und Menschen Verlassener sei? »Nun denn«, sagte ich mir jetzt, »wenn Gott dich nicht verlassen will, was kann dir dann geschehen und was liegt daran, wenn auch die ganze Welt dich verlässt, da du doch siehst, dass, wenn du die ganze Welt gewinnest und solltest Gottes Gnade und Segen dafür entbehren, dein Schade unvergleichlich größer sein würde?« Von diesem Augenblick an kam ich zu der Erkenntnis, dass ich in dieser Einsamkeit seliger zu sein vermöchte, als ich vermutlich in irgendeiner anderen Lebenslage gewesen wäre. Nun dankte ich Gott sogar dafür, dass er mich hierher gebracht hatte. Aber ich weiß nicht, wie es kam, dass ich bei diesem Gedanken erschrak und ihm nicht Worte zu geben wagte. »Wie kannst du so heucheln«, sagte ich laut vor mich hin, »und dich stellen, als ob du Gott für eine Lage dankbar seist, in der zufrieden zu sein du zwar dir Mühe gibst, aus der du aber doch mit herzlichem Dank dich befreien lassen würdest.« Wenn ich nun auch in solcher Weise mit meinem Danke innehielt, so sprach ich ihn doch umso aufrichtiger dafür aus, dass mir Gott die Augen geöffnet und mich mein früheres Leben im richtigen Lichte hatte sehen, betrauern und bereuen lassen. Niemals öffnete oder schloss ich die Bibel, ohne Gott für die segensreiche Fügung zu danken, der meinen Freund in England, ohne dass ich ihm Auftrag dazu gegeben, veranlasst hatte, sie unter meine Habe zu packen und der mir beigestanden, dass ich sie später aus dem Schiffswrack hatte retten können. In solcher Gemütsstimmung begann ich mein 3. Jahr. Wenn ich aus dem Verlaufe des 2. bezüglich meiner Arbeiten den Leser auch nicht mit dem Bericht über so viel Einzelheiten ermüdet habe wie in der Erzählung von dem 1., so wird man doch im Allgemeinen bemerkt haben, dass ich selten müßig gewesen war. Ich hatte meine Zeit regelmäßig eingeteilt und für gewisse tägliche Beschäftigungen fest bestimmt. Dazu gehörten vor allem mein Gottesdienst und das Bibellesen, das ich eine Zeit lang täglich 3-mal vornahm, 2. mein Ausgang mit dem Gewehr nach Lebensmitteln, der mich gewöhnlich 3 Morgenstunden in Anspruch nahm, wenn es nicht gerade regnete, 3. die Einteilung und Zubereitung dessen, was ich erlegt oder gefangen hatte. Auch darüber ging ein großer Teil des Tages hin. Es ist dabei übrigens nicht zu vergessen, dass um Mittag, wenn die Sonne im Zenit stand, das Übermaß der Hitze mich am Ausgehen hinderte, so dass ich nur etwa 4 Abendstunden für jene Arbeit verwenden konnte. Zuweilen vertauschte ich auch die Zeit der verschiedenen Geschäfte, arbeitete am Morgen und ging dafür am Nachmittag auf die Jagd. Neben der Kürze der Zeit, die ich auf die Arbeit verwenden konnte, muss man die ungemeine Mühseligkeit der Letzteren in Anschlag bringen und bedenken, wie viele Stunden durch Mangel an Werkzeug, an Hilfe, an Geschick bei allem, was ich in Angriff nahm, verloren ging. So brachte ich zum Beispiel volle 42 Tage damit zu, ein Brett für ein langes Gestell herzurichten, das ich für meine Höhle brauchte. 2 Zimmerleute mit dem gehörigen Werkzeug und einem Sägebock hätten in einem halben Tag aus demselben Baum 6 solcher Bretter schneiden können. Das Verfahren, was ich bei jener Arbeit einschlug, war folgendes. Zunächst war ich genötigt, einen großen Baum zu fällen, da mein Brett eine ansehnliche Breite haben musste. Damit hatte ich 3 Tage zu tun, und 2 weitere nahmen die Entfernung der Zweige und die Gestaltung des Stammes zu einem einzigen Block in Anspruch. Mit unglaublicher Arbeit hackte und hämmerte ich an den beiden Seiten des Baumes, bis er begann, sich leicht genug bewegen zu lassen. Hierauf machte ich ihn auf der einen Seite von einem Ende bis zum anderen eben und glatt und nahm dann dieselbe Arbeit auf der anderen Seite vor, bis das Brett etwa 3 Zoll dick war. Jedermann kann sich vorstellen, wie viel Mühe diese Tätigkeit erforderte. Aber Fleiß und Geduld ließen mich dieses, wie viele andere Dinge, endlich doch fertigbringen. Es waren jetzt die Monate November und Dezember herangekommen, und ich hoffte bald eine Ernte von meinem Reis und Korn zu gewinnen. Das Feld, das ich damit besät, war nicht groß, da, wie bemerkt, meine Aussaat von jeder Kornart, weil ich die frühere ganze Ernte eingebüßt, nicht mehr als eine halbe englische Metze betragen hatte. Diesmal aber versprach der Ertrag, reichlich zu werden. Da aber sah ich plötzlich mein Getreidefeld von allerlei Feinden bedroht, die ich nur mit Mühe von ihm fernhalten konnte. Vor allem durch die Ziegen und die hasenähnlichen Tiere, welche Geschmack an den Halmen gefunden hatten und Tag und Nacht daran fraßen, so dass viele Halme nicht zu Ehren aufgehen konnten. Hierfür sah ich kein anderes Mittel der Abhilfe, als dass ich mit großer Arbeit und Eile eine Einfriedigung um das Stück Land zog. Innerhalb 3 Wochen war das kleine Feldstück vollkommen eingehegt, und da ich bei Tage mehrmals einige von den Tieren schoss und des Nachts meinen Hund, den ich an einen der Pfähle band, wo er die ganze Nacht hindurch bellte, zum Wächter setzte, so zogen sich die Feinde binnen kurzer Zeit weg, und das Korn wuchs hoch heran, stand gut und begann zusehends zu reifen. Wie mir aber früher die vierfüßigen Tiere Schaden getan hatten, solange das Korn grün war, so drohten ihm jetzt, als es Ehren trug, die Vögel. Als ich das Feld besuchte, um zu wissen, wie es gedeihe, fand ich eine Menge gefiedertes Volk ringsherum, das nur auf den Augenblick zu warten schien, bis ich mich entfernt habe. Sofort gab ich, da ich mein Gewehr bei mir trug, Feuer unter den Schwarm, und alsbald erhob sich mitten aus dem Korn eine Wolke von Vögeln, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Dies verdross mich sehr, denn ich sann voraus, dass binnen wenigen Tagen meine ganze Hoffnung zunichte sein, sowie dass ich es niemals bis zu einer ordentlichen Ernte bringen und später in Mangel geraten würde. Deshalb beschloss ich, mein Korn, wenn möglich, zu retten, und wenn ich es auch Tag und Nacht bewachen sollte. Zuerst untersuchte ich den schon angerichteten Schaden und fand, dass die Vögel eine Menge Körner bereits gefressen hatten. Da diese aber noch zu grün waren, belief sich der Verlust nicht sehr hoch, und wenn ich den Rest rettete, so konnte die Ernte wohl immer noch eine gute werden. Während ich bei dieser Gelegenheit neben dem Feld stehend mein Gewehr lud, sah ich die Diebe rings auf allen Bäumen sitzen, als ob sie nur auf mein Weggehen warteten. Deshalb tat ich, als ob ich mich entfernen wollte, und kaum war ich ihnen aus dem Gesicht gekommen, als sie auch schon, einer nach dem anderen, wieder ins Korn fielen. Das reizte mich so, dass ich nicht Geduld hatte zu warten, bis sich noch mehrere eingefunden haben würden. Ich wusste, dass jedes Korn, das sie jetzt fraßen, mich sozusagen um eine zukünftige Metze bringe. Daher schlich ich mich an die Hecke und tötete diesmal 3. Das war auch für meinen Zweck vorläufig genug. Ich machte es mit den Erlegten, wie man es in England mit den ausgezeichneten Dieben macht. Ich hing sie ihm nämlich zum abschreckenden Exempel für die anderen auf. Man sollte kaum denken, dass dies eine solche Wirkung hätte haben können, wie es in der Tat der Fall war. Denn die Vögel blieben von nun an nicht mehr nur von meinem Korn weg, sondern zogen sich auch sehr bald ganz aus dieser Gegend der Insel weg. Und ich habe, solange die Vogelscheuchen hingen, niemals wieder einen der gefiederten Diebe in der Nähe meines Feldes bemerkt. Wie man denken kann, war ich sehr erfreut darüber. Gegen Ende des Dezember, in der zweiten Herbstzeit des Jahres, heimste ich dann mein Korn ein. Ende von Abschnitt 7.